sitze am Fenster in Köln. Heute ist der längste Tag im Jahr. Es wird einfach nicht dunkel. Bin erkältet und weiß nicht, ob ich so gut lesen kann. Ich probier's mal. Ich habe da ein Märchen gefunden, das heißt Das Märchen von Iwan Zarewitsch vom Feuervogel und vom Grauen Wolf. Geschrieben hat es Alexander Afanasiev. Das muss wohl ein Russe sein. Vor Zeiten herrschte in einem fernen Reich, in einem Zarenreich, der Zar Wislaw Andronowitsch. Er hatte 3 Söhne, der älteste hieß Dimitri, der zweite Vasili und der jüngste hieß Iwan. Es besaß aber der Zar einen so prächtigen Garten, wie es weit und breit keinen prächtigeren gab. Allerlei seltene Bäume und Pflanzen wuchsen darin, am liebsten aber war dem Zar ein Apfelbaum, der trug Äpfelchen aus reinem Gold. Die goldenen Äpfelchen jedoch lockten den Feuervogel in den Garten des Zaren. Der Feuervogel hatte goldene Federn, die glänzten wie Feuer, die Augen, die leuchteten wie Diamanten. Jede Nacht kam der Feuervogel in den Garten geflogen, ließ sich auf den Apfelbaum nieder, pflückte sich 2 goldene Äpfelchen und flog davon. Zar Wislaw aber tat es sehr leid um seine goldenen Äpfelchen, denen immer weniger und weniger blieben. Er wusste sich bald keinen Rat mehr. Niemandem wollte es gelingen, den Feuervogel zu fangen. Endlich rief er seine 3 Söhne zu sich und sprach: Meine lieben Söhne, wer von euch kann mir den Feuervogel fangen? Wer ihn mir lebendig bringt, dem gebe ich noch zu meinen Lebzeiten das halbe Reich und nach meinem Tode soll er über das ganze Reich herrschen. Da riefen die 3 Zarensöhne wie aus einem Mund: Gnädiger Herr Vater und kaiserliche Majestät, freudig wollen wir den Feuervogel lebendig fangen. In der ersten Nacht ging also der Älteste, Dimitri Zarewitsch, in den Garten, um den Baum zu bewachen. Er setzte sich unter den goldenen Apfelbaum, wartete und wachte. Lange saß er da, eine gute Stunde lang. Dann fielen ihm die Augen zu. Er schlief ein. Husch kam der Feuervogel geflogen, ließ sich auf den goldenen Apfelbaum nieder, pflückte sich 2 goldene Äpfelchen und flog davon. Am Morgen rief der Zar Dimitri Zarewitsch zu sich und fragte ihn: Sag mir, lieber Sohn, hast du den Feuervogel gesehen? Nein, gnädiger Herr Vater, in dieser Nacht ist der Feuervogel nicht gekommen. In der nächsten Nacht ging Wassili Zarewitsch in den Garten, den Apfelbaum bewachen. Er setzte sich unter den goldenen Apfelbaum und wartete und wachte. Lange saß er da, eine Stunde, noch eine Stunde. Dann fielen ihm die Augen zu. Er schlief ein. Husch kam der Feuervogel geflogen und setzte sich auf den goldenen Apfelbaum, pflückte sich 2 goldene Äpfelchen und flog davon. Am Morgen rief der Zar Wassili Zarewitsch zu sich und fragte ihn: Sag mir, lieber Sohn, hast du den Feuervogel gesehen? Nein, gnädiger Herr Vater, in dieser Nacht ist der Feuervogel nicht gekommen. In der dritten Nacht aber ging der jüngste Iwan Zarewitsch den Garten bewachen. Er setzte sich unter den goldenen Apfelbaum und wartete und wachte. Lange saß er da, eine Stunde, eine zweite und schon die dritte Stunde. Plötzlich ward der Garten hell wie von einem Feuerschein. Der Feuervogel kam geflogen, setzte sich auf den goldenen Apfelbaum und fing an, die goldenen Äpfelchen abzupflücken. Der Iwan Zarewitsch aber schlich sich so geschickt heran, dass er den Feuervogel am Schwanz erwischte. Doch der Feuervogel riss sich los und flog davon. Bloß eine Feder blieb in Iwan Zarewitschs Hand. Als der Zar erwachte, ging der Iwan Zarewitsch zu ihm und brachte ihm die Feder des Feuervogels. Da freute sich der Zar, denn die Feder war so wunderbar, ihr Glanz erhellte das dunkle Zimmer wie die liebe Sonne. Der Zar legte die kostbare Feder in sein Kabinett, weil er sie für immer aufbewahren wollte. Seit diesem Tag aber kam der Feuervogel nicht mehr in den Garten. Zar Wislaw berief abermal seine Söhne zu sich und sprach: Meine lieben Söhne, ich will euch meinen väterlichen Segen geben. Ziehet aus, den Feuervogel zu suchen. Wer ihn mir lebendig bringt, dem gebe ich noch zu meinen Lebzeiten das halbe Reich, und wenn ich einmal sterbe, so soll er über das ganze Reich herrschen. Die Zarensöhne Dimitri und Wassili aber hatten Hass und Neid in ihren Herzen gegen ihren Bruder Iwan, weil es ihm geglückt war, dem Feuervogel die Feder auszureißen. Sie baten den Vater um seinen Segen und machten sich ohne den Jüngsten auf, den Feuervogel zu suchen. Auch Iwan Zarewitsch bat den Vater, er möge ihm seinen Segen geben und ihn ziehen lassen. So sehr der Zar sich auch bemühte, den jüngsten Sohn zurückzuhalten, er vermochte nicht, ihn von seinem Wunsche abzubringen. Und so erhielt auch er den väterlichen Segen, wählte sich ein gutes Ross und machte sich auf den Weg. Er ritt geradeaus, ohne zu wissen, wohin der Weg führte. Er ritt tapfer drauf los, bald in die Ferne, bald in die Nähe, mal bergauf, mal bergab. Im Märchen hört sich's geschwind an, zu Pferd ist nicht so schnell getan. Endlich kam er auf freies Feld, zu einer grünen Wiese. Mitten im Feld stand eine Säule und auf der Säule stand geschrieben: Wer von dieser Säule geradeaus reitet, verhungert und erfriert. Wer zur rechten Hand reitet, bleibt selbst heil und gesund, sein Ross aber geht zugrund. Wer zur linken Hand reitet, das Ross bleibt heil und gesund, er selber aber stirbt und verdirbt. Iwan, der Zarensohn, ritt nach rechts. Es tat ihm leid um sein gutes Ross, aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Einen Tag, den anderen Tag und den dritten Tag ritt er dahin, da lief ihm plötzlich ein großer, grauer Wolf entgegen. »Hei, junger Bursch, Iwan Zarewitsch, hast doch gelesen, dass dein Ross zugrund geht. Warum reitest du diesen Weg?« sprach der Wolf, zerriss des Zarensohns Ross mitten entzwei und verschwand im Walde. Iwan Zarewitsch aber weinte bitterlich um sein gutes Ross und ging zu Fuß weiter. Den ganzen Tag ging er und ging und wurde unsäglich müde. Als er sich aber auf einen Stein niedersetzen und rasten wollte, holte ihn plötzlich der graue Wolf ein und sprach zu ihm: »Du tust mir leid, Iwan Zarewitsch. Setz dich auf mich, den grauen Wolf, und sag mir, wohin ich dich bringen soll.« Der Zarensohn sagte dem grauen Wolf, dass er den Feuervogel suchen müsse, und der graue Wolf flog mit ihm dahin, schneller als das schnellste Pferd, und brachte ihn mitten in der Nacht zu einer Mauer. Vor der Mauer hielt der graue Wolf und sprach: »Nun, Iwan Zarewitsch, steig ab von mir, dem grauen Wolf, und klettere über die steile Mauer. Hinter der Mauer liegt ein Garten, in dem Garten steht ein goldener Käfig, in dem Käfig sitzt der Feuervogel. Nimm den Feuervogel aus dem Käfig, aber rühre mir den Käfig ja nicht an.« Der Zarensohn kletterte über die steile Mauer in den Garten, erblickte den goldenen Käfig mit dem Feuervogel, schlich sich sacht heran und nahm den Feuervogel heraus. Er wollte schon zurückgehen, da fiel ihm ein, dass er noch einen weiten Weg bis nach Hause reiten müsse, da wäre es doch unbequem, die ganze Zeit den Feuervogel in der Hand zu halten. Er wandte sich um und griff nach dem Käfig. Kaum aber hatte er den Käfig berührt, da ertönte und erdröhnte es im ganzen Garten, denn an den Käfig waren Saiten angebracht. Von allen Seiten eilten Wächter herbei, ergriffen Iwan Zarewitsch und führten ihn vor ihren Herren, den Zaren Dalmat. Zar Dalmat aber war fürchterlich böse und schrie mit drohender Stimme: »Schämst du dich nicht, junger Bursche, zu stehlen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie heißt du?« Iwan, der Zarensohn, antwortete: »Ich bin der jüngste Sohn des Zaren Wislaw Andronowitsch. Man heißt mich Iwan Zarewitsch. Dein Feuervogel kam jede Nacht in meines Vaters Garten geflogen und pflückte von meines Vaters Lieblingsbaum die goldenen Äpfelchen ab. Darum hat mich mein Vater ausgeschickt, dass ich ihm den Feuervogel suche und bringe.« »Oho, junger Bursche, Iwan Zarewitsch«, rief Zar Dalmat, »war denn das recht, was du getan hast? Wärest du zu mir gekommen und hättest mich darum gebeten, dann hätte ich dir in Ehren den Feuervogel samt dem goldenen Käfig gegeben. Es wird gar nicht schön sein, wenn ich im ganzen Reich verkünden lasse, wie unehrlich du in mein Reich gehandelt hast. Doch höre, Iwan Zarewitsch, wenn du mir den Dienst leistest und jenseits des dreimal neunten Reiches in das dreimal zehnte Reich reitest und mir das goldmähnige Ross vom Zaren Afron verschaffst, dann will ich dir verzeihen und dir in Ehren den Feuervogel samt dem goldenen Käfig geben.« Iwan Zarewitsch versprach's. Tief bekümmert kam er vom Zaren Dalmat zum grauen Wolf und erzählte ihm alles, was der Zar gesagt hatte. »Ach, junger Bursche, Iwan Zarewitsch«, sagte der graue Wolf, »warum hast du nicht auf meine Worte gehört und den goldenen Käfig genommen?« »Verzeih mir, bitte«, bat Iwan Zarewitsch. »Geschehen ist geschehen«, sagte der graue Wolf. »So, setz dich auf mich, den grauen Wolf, ich bring dich zum Zaren Afron. Sieh zu, dass du das goldmännige Ross bekommst.« Iwan Zarewitsch setzte sich auf den grauen Wolf, der schoss wie ein Pfeil davon, und über kurz und lang kamen sie mitten in der Nacht ins Reich des Zaren Afron. Vor dem marmorschimmernden Pferdestall des Zaren hielt der graue Wolf und sprach: steig ab von mir, dem grauen Wolf. Geh in den marmorschimmernden Pferdestall und nimm das goldmännige Ross. Den goldenen Zaum an der Wand aber berühre mir ja nicht an. Ivan Zarewitsch schlich leise in den marmorschimmernden Pferdestall, nahm das goldmännige Ross und führte es heraus. Da erblickte er den goldenen Zaum an der Wand, er gefiel ihm zu sehr und er griff danach. Doch kaum hatte er ihn ergriffen, da ertönte und erdröhnte es im ganzen Stall, denn an den goldenen Zügeln waren Saiten angebracht. Die Knechte liefen herbei, nahmen Ivan Zarewitsch gefangen und führten ihn vor ihren Herrn, den Zaren Afron. Der Zar war schrecklich zornig und fing an, ihn zu fragen: »Hey, junger Bursche, aus welchem Land und welches Vaters Sohn bist du? Wie heißest du?« Ivan Zarewitsch antwortete: »Des Zaren Wislaw Andronowitschs jüngster Sohn bin ich. Ivan Zarewitsch heißt man mich.« »Oho, mein Junge, Ivan Zarewitsch«, sprach Zar Afron, »ziemt das einem jungen Ritter? Du hättest zu mir kommen sollen, dann hätte ich dir in Ehren das goldmännige Ross mit dem goldenen Zaum gegeben. Wird das denn gut sein, wenn ich in allen Ländern verkünden lasse, wie du dich in meinem Reich aufgeführt hast? Doch höre, Ivan Zarewitsch, wenn du mir den Dienst leistest und über das 3x9. Reich in das 3x10. Zarenreich reitest und mir die Zarin Jelena die Wunderschöne bringst, der ich schon lange von Herz und Seele zugetan bin, von der ich nicht lassen kann, so will ich dir verzeihen und dir in Ehren das goldmännige Ross mit dem goldenen Zaum geben. Leistest du mir aber den Dienst nicht, so lasse ich in allen Reichen verkünden, dass du ein ehrenloser Dieb bist.« Ivan Zarewitsch verließ den Palast des Zaren Afron und weinte bitterlich. Als er zum grauen Wolf kam, erzählte er ihm alles, was ihm widerfahren war. »Ach, mein Junge, Ivan Zarewitsch«, sprach der graue Wolf, »warum hast du mir nicht gefolgt und hast doch den goldenen Zaun genommen?« »Verzeih mir, lieber grauer Wolf«, bat Ivan Zarewitsch, »geschehen ist geschehen«, sagte der graue Wolf, »ich will dich zu Jelena, der Wunderschönen, bringen.« Ivan, der Zarensohn, setzte sich auf des Wolfes Rücken und der graue Wolf lief schneller als der Wind 3 Tage und 3 Nächte, bis sie das Reich der Zarin Jelena, der Wunderschönen, erreichten. Endlich hielt der graue Wolf vor einem goldenen Gitter. Hinter dem goldenen Gitter lag ein herrlicher Garten. Da sprach der graue Wolf: »Nun, Ivan Zarewitsch, streik von mir ab, dem grauen Wolf, geh auf dem Weg zurück bis zur Eiche auf dem freien Feld und warte dort auf mich.« Ivan Zarewitsch ging, wie ihm der graue Wolf geheißen, der graue Wolf aber setzte sich dicht an das goldene Gitter, bis Jelena die Wunderschöne in den Garten käme. Als die goldene Sonne gegen Abend sich neigte, trat Jelena, die Wunderschöne, in den Garten, um sich in der lieblichen Abendkühle zu ergehen. Als sie von ihren Hofdamen und Hofherren, Zofen und Lakaien begleitet durch den lauen Garten wandelte und an derselben Stelle vorüberkam, wo der graue Wolf lauerte, sprang dieser plötzlich über das Gitter, ergriff Jelena, die Wunderschöne, sprang in einem Satz zurück und rannte mit ihr auf und davon. Ohne aufzuhalten, rannte er zu der Eiche, wo Ivan Zarewitsch auf ihn wartete, nahm ihn auf seinen Rücken und lief mit beiden zu dem Reich des Zaren Afron. Die Hofleute Jelenas der Wunderschönen aber eilten in ihre Stadt und schickten die schnellsten Reiter aus, um den grauen Wolf einzuholen. Aus allen Kräften ließen die ihre Renner ausholen, den grauen Wolf aber konnten sie doch nicht einholen. Und also kehrten sie wieder um. Ivan Zarewitsch und Jelena die Wunderschöne aber saßen auf des grauen Wolfes Rücken und gewannen einander von Herzen lieb. Als der graue Wolf in das Reich des Zaren Afron kam, ward der Zarensohn tief betrübt und weinte bitterlich. Der graue Wolf fragte ihn: »Warum weinst du, Ivan Zarewitsch?« Da klagte ihm der Zarensohn sein Leid. »Ach, lieber grauer Wolf«, seufzte er, »wie soll ich, armer Junge, nicht weinen und traurig sein? Habe ich doch Jelena, die Wunderschöne, von Herzen lieb und soll sie nun dem Zaren Afron für das goldmännige Ross geben? Und gebe ich's ihm nicht, dann macht er mich in allen Reichen ehrlos.« »Weine nicht, Ivan Zarewitsch«, sprach der graue Wolf. »Habe ich dir bis jetzt geholfen, will ich dir auch dieses Mal helfen.« Sprach der graue Wolf, warf sich auf die kühle Mutter Erde und stand mit einem Male da als Jelena, die Wunderschöne. Da nahm Ivan, der Zarensohn, die falsche Jelena bei der Hand, um sie zum Zaren Afron zu führen. Jelena, die Wunderschöne, hieß er vor der Stadt auf sich warten. Zar Afron war hoch erfreut, als er Iwan Zarewitsch mit der vermeintlichen Jelena der Wunderschönen kommen sah. Er befahl sogleich, das goldmännige Ross vorzuführen. Iwan Zarewitsch bestieg das goldmännige Ross, ritt vor die Stadt, wo Jelena die Wunderschöne auf ihn wartete, nahm sie vor sich aufs Pferd und jagte mit ihr davon zum Reich des Zaren Dalmat. Der graue Wolf überlebte als Jelena die Wunderschöne beim Zaren Afron. Am dritten Tag jedoch bat sie den Zaren um Erlaubnis, im Freien spazieren zu dürfen. In der Kammer sei es so schwül und dumpf. Der Zar erlaubte es mit Freuden und hieß die Hofdamen und Kammerzofen, die Zarin ins Freie zu geleiten. Iwan Zarewitsch aber zog indessen mit Jelena der Wunderschönen über Weg und Steg und hatte schon den grauen Wolf vergessen. Doch auf einmal erinnerte er sich seiner und seufzte. »Ach, wo ist mein lieber grauer Wolf?« Kaum aber hatte er das Wort gesprochen, stand der graue Wolf leibhaftig neben ihm. »Iwan Zarewitsch«, sagte er, »setz dich auf mich, den grauen Wolf, und Jelena, die Wunderschöne, soll auf dem goldmännigen Ross reiten.« Also ritten sie zum Reich des Zaren Dalmat. Über kurz oder lang waren sie bis auf 3 Meilen vor der Stadt des Zaren Dalmat angelangt. Da begann Iwan Zarewitsch, den grauen Wolf zu bitten. »Ach, lieber grauer Wolf, du hast mir schon so oft beigestanden. Willst du mir dazu verhelfen, dass ich das goldmännige Ross behalten kann?« Der graue Wolf sagte nichts, legte sich auf die kühle Mutter Erde und stand plötzlich als goldmähniges Ross da. Iwan Zarewitsch ließ Jelena, die Wunderschöne, mit dem goldmähnigen Ross auf der grünen Wiese warten, setzte sich auf das andere goldmähnige Ross, in das sich der graue Wolf verwandelt hatte, und ritt zum Palast des Zaren Dalmat. Zar Dalmat war hoch erfreut, als er Iwan Zarewitsch mit dem goldmähnigen Ross kommen sah. Er ging ihm entgegen, begrüßte ihn feierlich und ließ ihn zu Ehren ein prächtiges Fest feiern. Zum Abschied gab er dem Zarensohn den Feuervogel im goldenen Käfig. Der Zarensohn ging vor die Stadt, wo Jelena, die Wunderschöne, auf ihn wartete, bestieg das goldmännige Ross, nahm Jelena vor sich und den goldenen Käfig hinter sich aufs Ross und ritt davon der Heimat zu. Der graue Wolf aber blieb als goldmähniges Ross beim Zaren Dalmat. Am nächsten Tag schon wollte der Zar auf dem goldmännigen Ross ausreiten, er ließ es satteln, bestieg es und ritt ins freie Feld. Kaum aber war das Ross im freien Feld, warf es den Zaren ab, verwandelte sich wieder in den grauen Wolf und holte Iwan Zarewitsch ein. »Iwan Zarewitsch, setz dich auf mich, den grauen Wolf. Die Zarin Jelena, die Wunderschöne, aber soll auf dem goldmännigen Ross reiten.« Sprach der graue Wolf, und also ritten sie weiter der Heimat zu. Als der graue Wolf Iwan Zarewitsch an die Stelle brachte, wo er dessen gutes Pferd mitten in zwei gerissen hatte, blieb er stehen und sprach: »Nun, lieber Iwan Zarewitsch, ich habe dir treu und ehrlich gedient. Sieh, an dieser Stelle habe ich dein gutes Pferd zerrissen, an diese Stelle habe ich dich auch wieder zurückgebracht. So steige ab von mir, dem grauen Wolf, und setz dich auf dein goldmähniges Ross und reite mit Jelena, der Wunderschönen, und dem Feuervogel glücklich nach Hause.« Sprach's und verschwand im dichten Wald. Da war Iwan Zarewitsch tief betrübt und weinte bitterlich um seinen lieben grauen Wolf. Aber was half's? Er zog also mit Jelena, der Wunderschönen, weiter seines Weges. Bald kurz, bald lang ritt Iwan Zarewitsch auf seinem goldmännigen Ross mit Jelena, der Wunderschönen, vor sich und dem Feuervogel in dem goldenen Käfig hinter sich, bis er auf 20 Werst vor dem Reich seines Vaters angelangt war. Da hielt er das Ross an, stieg ab und setzte sich mit Jelena der Wunderschönen unter einen Baum, um zu rasten. Das goldmännige Ross hatte er an einen Baum angebunden, den Käfig mit dem Feuervogel neben sich gestellt. Todmüde streckten sie sich im weichen Grase aus und sanken alsbald in tiefen Schlummer. Zur selben Zeit aber kamen Iwan Zarewitschs beide Brüder, die Zarensöhne Wassili und Dimitri, vorbei, die vor ihrem jüngsten Bruder ausgezogen waren, um den Feuervogel zu suchen, und jetzt mit leeren Händen heimkehrten. Unverhofft fanden sie dann den schlafenden Bruder und Jelena, die Wunderschöne. Als sie das goldmännige Ross und den Feuervogel im goldenen Käfig erblickten, waren sie freudig überrascht, und gleich beschlossen sie, ihren jüngsten Bruder umzubringen. Der Zarensohn Dimitri zog sein Schwert aus der Scheide, erschlug Iwan Zarewitsch, zerschlug ihn in Stücke. Dann weckte er Jelena, die Wunderschöne. »Schöne Jungfrau«, fragte er, »aus welchem Land und welches Vaters Tochter bist du und wie heißest du?« Als Jelena die Wunderschöne, den Zarensohn tot daliegen sah, erschrak sie sehr und begann bitterlich zu weinen. Sie sprach unter Tränen: »Ich bin die Zarin Jelena die Wunderschöne. Mich erwarb sich Iwan Zarewitsch, den ihr dem schlimmen Tod überliefert habt. Wäret ihr ehrliche Leute, wäret ihr mit ihm ins Feld geritten und hättet ihn lebend und wach überwunden. Ihr habt ihn aber im Schlafe getötet und euch also schlechten Ruhm erworben, ein schlafender Mensch und nun tot.« Da richtete Dimitri Zarewitsch sein Schwert gegen Jelenas, der wunderschönen Herz, und sagte zu ihr: »Höre, Jelena, du Wunderschöne, du bist jetzt in unseren Händen. Wir wollen dich zu unserem Vater, den Zaren Wislaw Andronowitsch, bringen. Du aber sage ihm, dass wir dich und den Feuervogel und das goldmännige Ross erworben haben. Wenn du es nicht sagen willst, bringen wir dich sogleich um.« Jelena, die Wunderschöne, erschrak zu Tode. Sie versprach's und beschwor's bei einem heiligen Eid, dass sie es so sagen würde, wie sie es verlangten. Darauf warfen Dimitri und Wassili das Los, wem von ihnen Jelena die Wunderschöne und wem das goldmännige Ross gehören sollte. Jelena die Wunderschöne fiel Wassili zu: »Das goldmännige Ross Dimitri.« Iwan Zarewitsch aber lag schon volle 30 Tage tot, als der graue Wolf gerade vorbeilief und ihn fand. Zu gern hätte der graue Wolf Iwan Zarewitsch wieder geholfen und ihn lebendig gemacht, aber er wusste nicht, wie er es anfangen sollte. Als er so tief bekümmert neben dem Toten saß, sah er auf einmal eine Krähe mit ihren beiden Jungen über dem Toten kreisen. Er lauerte, bis sie sich auf den Leichnam setzten, sprang hinzu und fing ein Krähenjunges. »Tu meinem Jüngsten nicht zuleide«, bat die Krähenmutter, »es hat dir doch nichts getan.« »Hör mich an, Krähenmutter«, sprach der graue Wolf zur Krähe. »Ich will deinem Jüngsten nicht zuleide tun, wenn du mir einen Dienst erweist. Flieg über das dreimal neunte Reich in das dreimal zehnte Zarenreich und bringe mir von dem Wasser des Lebens und von dem Wasser des Todes.« »Ich will es gerne tun, doch tu meinem Jüngsten nicht zuleide«, bat die Krähe und flog fort. Am dritten Tage erst kam die Krähe wieder geflogen und brachte zwei Bläschen mit, in dem einen das Wasser des Lebens und in dem anderen das Wasser des Todes, und gab sie dem grauen Wolf. Der graue Wolf nahm die beiden Bläschen, packte dann die Krähe, riss sie mitten entzwei und besprengte sie erst mit dem Wasser des Todes, da wuchs die Krähe wieder zusammen, er besprengte sie mit dem Wasser des Lebens, die Krähe schüttelte ihre Gefieder und flog auf und davon. Der graue Wolf aber besprengte sogleich den Zarensohn mit dem Wasser des Todes, da wuchs sein Körper wieder zusammen. Dann besprengte er ihn mit dem Wasser des Lebens, und Iwan Zarewitsch schlug die Augen auf und sagte: »Ach, was hab ich so lange geschlafen!« Da sagte der graue Wolf zu ihm: »Gewiss, Iwan Zarewitsch, du würdest auf ewig schlafen, wenn ich nicht da wäre. Haben dich doch deine Brüder erschlagen und Jelena die Wunderschöne und das goldmännige Ross und den Feuervogel mitgenommen. Auf, eile so schnell wie möglich in deine Heimat. Dein Bruder Wassili heiratet heute noch Jelena die Wunderschöne, deine Braut. Setz dich auf mich, den grauen Wolf, ich will dich hinbringen.« Iwan Zarewitsch setzte sich auf des grauen Wolfes Rücken. Der graue Wolf lief mit ihm schneller als der Wind in das Reich des Zaren Wislaw und kam über kurz und lang in des Zaren Hauptstadt. Iwan Zarewitsch stieg ab, eilte zum Palast des Zaren und sah, wie sein Bruder eben mit Jelena der Wunderschönen von der Trauung zurückkam und sich an die Hochzeitstafel setzte. Da erblickte Jelena die Wunderschöne Iwan Zarewitsch. Sie sprang vom Tisch auf, umarmte und küsste ihn auf seinen schönen Mund und rief: »Dieser hier ist mein lieber Bräutigam, Iwan Zarewitsch, und nicht der Bösewicht dort.« Nun erhob sich Zar Wislaw Andronowitsch von seinem Stuhl und begann Jelena die Wunderschöne zu fragen, was denn das alles zu bedeuten habe. Jelena die Wunderschöne erzählte ihm die ganze Wahrheit, was und wie alles geschehen sei. Zar Wislaw Andronowitsch erzürnte gewaltig über die Zarensöhne Wassili und Dimitri und ließ sie in den Kerker werfen. Iwan Zarewitsch aber heiratete Jelena die Wunderschöne und lebte mit ihr in Liebe und Eintracht, dass sie nicht einen einzigen Augenblick ohne einander sein mochten.